stehen. Wimpel im Winde, die Feldzeichen wehen. Schlachtrösser scharren, schon unruhig im Sand. Sie riechen den Tod, spüren den Untergang wie die Raben am Himmel. Sie wittern ein Fest, ihnen steht zu, was der Tod hinterlässt. Lasst fallen die Paniere, lasst fallen die Visiere, denn wenn die Schwerter mähen, gibt es Futter für die Krähen. Der Teufel, er lacht, es geht auf in die Schlacht.